Pressemitteilung der Piratenfraktion NRW. Globales Anti-Fracking-Netzwerk gegründet. Hans-Jörg Rohwedder, umweltpolitischer Sprecher der Piratenfraktion im Landtag NRW, hat bei der internationalen Anti-Fracking-Konferenz im tschechischen Berun an der Gründung eines globalen Anti-Fracking-Netzwerks mitgewirkt. Dieses Netzwerk, das Fracking als Ökozid und Verletzung von Menschenrechten anprangert, soll den Austausch von Informationen und Fachwissen dienen und Aktionen koordinieren. Es ist gut, dass der Widerstand sich jetzt auch globalisiert. Fracking ist ein weltweites Problem, lautet Rohwedders Fazit nach dem dreitägigen Berun Challenge 2013, an der Fracking-Gegner aus 11 europäischen Ländern sowie Südafrika und den USA teilnahmen. In Deutschland setzen sich die Piraten für ein umfassendes Fracking-Verbot ein. Wir fordern die NRW-Landesregierung auf, ihren Einfluss im Bundesrat für ein solches Verbot geltend zu machen, erklärt Rohwedder. Statt fossiles Erdgas mit unabsehbaren Ewigkeitsschäden und einem schlechteren CO2-Fußabdruck als Braunkohle zu fördern, setzt die Piratenfraktion auf den Ausbau von erneuerbaren Energien, bessere Energieverteilernetze und die Entwicklung entsprechender Speichertechnologien. Es ist an der Zeit, sich von der zweidimensionalen Raumplanung zu verabschieden und dreidimensional zu planen, also auch in die Tiefe, erklärt Rohwedder. Dazu sei es notwendig, das deutsche Bergrecht durch ein Bundesumweltgesetzbuch zu ersetzen. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.